Abschnitt 11 aus Armadale, zweiter Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 7. Kapitel, Teil 1. Etwa eine Stunde, nachdem Alan seine Entdeckungsreise durch seine Besitzungen angetreten hatte, stand auch Midwinter auf und erfreute sich seinerseits beim Tageslichte an der Pracht des neuen Hauses. Durch seine lange Nachtruhe erfrischt, kam er ebenso fröhlich wie Alan die große Treppe herunter. Gleich ihm schaute er der Reihe nach in die geräumigen Zimmer des Erdgeschosses und befand sich in atemlosem Erstaunen über den Glanz und Luxus, von dem er sich umgeben sah. »Das Haus, in dem ich als Knabe diente, war ein sehr stattliches«, dachte er, »aber es war mit diesem nicht zu vergleichen.« Ob nur Alan ebenso erstaunt und entzückt ist wie ich? Die Pracht des Sommermorgens lockte ihn durch die offene Haustür hinaus, gleich wie dies bei Alan der Fall gewesen war. Er sprang munter die Stufen hinab, indem er eine jener Melodien summte, nach denen er in seiner alten Vagabondenzeit getanzt hatte. Selbst die Erinnerungen an seine elende Kindheit wurden an diesem frohen Morgen durch das glänzende Medium gefärbt, durch welches er auf sie zurücksah. »Wenn ich nicht aus der Übung gekommen wäre«, dachte er, indem er sich auf das Staket lehnte und über dasselbe hinweg auf den weiten Park blickte, »möchte ich auf diesem herrlichen Grase einige meiner alten Gaukelkunststücke versuchen.« Er wandte sich um, erblickte am Eingange des Gebüsches zwei Diener, die sich miteinander unterhielten, und frug sie nach dem Herrn des Hauses. Die beiden Männer deuteten lächelnd auf den Garten. Mr. Armadale sei vor mehr als einer Stunde dorthin gegangen und, wie sie bereits erfahren, Miss Milroy in den Anlagen begegnet. Midwinter schlug den Pfad durch das Gebüsch ein, doch da er bei dem Blumengarten anlangte, stand er still, überlegte ein wenig und ging wieder zurück. »Wenn Alan die junge Dame getroffen hat«, sprach er bei sich, »bedarf er meiner nicht.« Diese Worte begleitete er mit einem Lachen, dann wandte er sich rücksichtsvoll ab, um die Schönheiten von Thorpe Ambrose auf der anderen Seite des Hauses in Augenschein zu nehmen. Um die Vorderseite des Gebäudes herumgehend stieg er einige Stufen hinab, schritt auf einem gepflasterten Pfade entlang und sah sich bald in einem schmalen Gärtchen an der Hinterseite des Hauses. Hinter ihm befand sich eine Reihe von kleinen Zimmern, die in gleicher Ebene mit den Gesindestuben gelegen waren. Vor ihm am entlegensten Ende des kleinen Gartens erhob sich eine durch eine Lorbeerhecke geschützte Mauer mit einer Tür an dem einen Ende, die an den Ställen vorüber zu einem Tore führte, vermittels dessen man auf die Landstraße gelangte. Da er sah, dass er hiermit nur den Weg zum Hause entdeckt hatte, den die Dienerschaft und die Handwerksleute benutzten, ging Midwinter abermals wieder zurück und blickte im Vorübergehen durch das Fenster eines der Zimmer im Erdgeschosse. Waren dies etwa die Gesindestuben? Nein, diese befanden sich dem Augenschein nach in einem anderen Teile des Erdgeschosses. Das Fenster, durch das er sah, war das einer Polterkammer. Die beiden nächsten Zimmer dieser Reihe waren leer. Das vierte Zimmer, dem er sich näherte, bot einige Abwechslung. Dasselbe bildete zugleich eine Tür und stand in diesem Augenblicke offen. Durch die Bücherbretter angezogen, die er an der Wand bemerkte, trat Midwinter in das Zimmer. Die Bücher, nur wenige an der Zahl, beschäftigten ihn nicht lange. Ein Blick auf die Rücken derselben genügte ihm, ohne dass er sie herunternahm. Die Waverley-Romane, Erzählungen von Miss Edgeworth und deren zahlreichen Nachahmern, Gedichte von Mrs. Hemans und einige Bände von illustrierten Andenken bildeten den größeren Teil dieser kleinen Bibliothek. Midwinter wandte sich, um das Zimmer zu verlassen, als ein Gegenstand auf der einen Seite des Fensters, den er bisher nicht bemerkt hatte, seine Aufmerksamkeit auf sich zog und ihn still stehen machte. Es war dies eine Statuette auf einer Konsole, eine verkleinerte Kopie der berühmten Niobe im Museum zu Florenz. Mit einem plötzlichen Zweifel, der sein Herz pochen machte, sah er von der Statuette nach dem Fenster. Es war ein langes Türfenster und die Statuette befand sich, indem er vor dem Fenster stand, zu seiner Linken. Er schaute mit einem Argwohn hinaus, wie er ihn bisher noch nicht gefühlt hatte. Die Aussicht, welche sich vor ihm ausbreitete, war die eines Rasenplatzes und eines Gartens. Einen Augenblick kämpfte sein Geist gegen den Schluss, der sich ihm aufdrang, doch vergebens. Hier um ihn und vor ihm lag das Zimmer, welches Ellen in der zweiten Vision seines Traumes gesehen hatte und trieb ihn erbarmungslos von der glücklichen Gegenwart zu der grausigen Vergangenheit zurück. Er zögerte sinnend und schaute sich dabei ringsum. In seinem Gesichte und seinem Wesen war erstaunlich wenig von einer Gemütsbewegung wahrzunehmen. Ruhig blickte er von dem einen zum anderen der wenigen Gegenstände in dem Zimmer, wie wenn die Entdeckung ihn nicht so sehr überrascht als betrübt hätte. Ein Strohgeflecht von ausländischer Produktion bedeckte den Fußboden. Zwei Rohrstühle und ein einfacher Tisch bildeten das ganze Gerät. Die Wände waren mit einer einfachen Tapete bedeckt und ohne allen Bilderschmuck. Die Einförmigkeit derselben ward durch nichts als eine Tür, die ins Innere des Hauses führte, einen kleinen Ofen und die Bücherbretter unterbrochen, die Midwinter bereits bemerkt hatte. Er wandte sich zu den Büchern und nahm diesmal einige derselben herunter. Das erste, welches er öffnete, enthielt eine von Frauenhand herrührende Inschrift, deren Tinte durch die Zeit erblasst war. Er las: Jane Armadale von ihrem geliebten Vater, Thorpe Ambrose, Oktober 1828. In den folgenden Bänden, die er aufschlug, fand er dieselbe Inschrift. Seine Kenntnis der Data und Personen verhalf ihm zu dem richtigen Schlusse. Die Bücher mussten Ellens Mutter angehört haben, welche in der Zeit zwischen ihrer Rückkehr von Madeira und der Geburt ihres Sohnes ihren Namen in dieselben eingeschrieben hatte. Midwinter nahm darauf einen Band von einem anderen Brette herunter, einen Teil von Mrs. Hemans Werken. Das leere Anfangsblatt des Buches war auf beiden Seiten mit einer Abschrift von Versen und zwar wieder von Mrs. Armadales Hand angefüllt. Die Verse waren »Lebe wohl an Thorpe Ambrose« überschrieben und vom März 1829 datiert, nur 2 Monate nach Ellens Geburt. Das einzige Interesse des kleinen Gedichts, das an sich ohne den geringsten Wert war, lag in der Familiengeschichte, die dasselbe erzählte. Sogar das Zimmer, in dem Midwinter stand, war beschrieben. Die Aussicht auf den Garten, die Glastür, die sich nach demselben öffnete, die Bücherbretter, die Niobe und einige andere vergängliche Zierraten, welche die Zeit vernichtet hatte. Mit ihren Brüdern im Zwiste und sich ihrer ganzen Familie entziehend, hatte die Witwe des Gemordeten ihrer eigenen Angabe zufolge sich hierher zurückgezogen und keinen anderen Trost mitgenommen als die Liebe und Verzeihung ihres Vaters. So kam ihr Kind zur Welt. Des Vaters Güte und sein kürzlich erfolgter Tod bildeten den Gegenstand dieser Verse, die in ihrem alltäglichen Ausdrucke der Reue und Verzweiflung glücklicherweise zu unklar waren, um einen Leser, der nicht bereits mit der Wahrheit bekannt war, irgendwie über die Heiratsgeschichte in Madeira aufzuklären. Dann folgten Andeutungen auf die Entfremdung der Schreiberin von all ihren übrigen Angehörigen und auf ihre nahe bevorstehende Abreise von Thorpe Ambrose und schließlich die Verkündung des Entschlusses, sich von all ihren alten Verbindungen loszumachen. Alles, selbst die unbedeutendste Kleinigkeit, von dem zurückzulassen, was sie an die schreckliche Vergangenheit erinnern könnte und ihr künftiges Leben von der Geburt ihres Kindes zu datieren, das ihr zum Troste gegeben und jetzt das einzige Wesen in der Welt war, welches ihr noch von Liebe und Hoffnung sprach. Und damit war abermals die alte Geschichte leidenschaftlichen Gefühls erzählt, das sich lieber durch Redensarten tröstet, als allem Troste entsagt. Midwinter stellte das Buch mit einem schweren Seufzer wieder an seinen Platz. »Hier in diesem Landhause oder dort an Bord des Wracks«, sagte er bitter, »die Spuren von dem Verbrechen meines Vaters folgen mir überall, wohin ich immer gehe.« Er schritt dem Fenster zu, stand still und schaute auf das einsame, vernachlässigte kleine Zimmer zurück. »Ist dies Zufall?«, frug er sich. »Die Stelle, an der seine Mutter duldete, ist diejenige, die er im Traume sieht, und an dem ersten Morgen in dem neuen Hause wird dieselbe nicht ihm, sondern mir gezeigt. Oh, Ellen, Ellen, wie wird dies enden?« Eben noch mit diesem Gedanken beschäftigt, vernahm er von dem gepflasterten Pfade an der Seite des Hauses her Ellens Stimme, der ihn beim Namen rief. Er trat hastig in den Garten hinaus. In demselben Augenblicke kam Ellen um die Ecke gelaufen, voll Entschuldigungen, dass er in der Gesellschaft seiner neuen Nachbarn vergessen habe, was er der Gastfreundschaft und seinem Freunde schuldig sei. »Ich habe dich wirklich nicht vermisst«, sagte Midwinter, »und es freut mich sehr zu hören, dass die neuen Nachbarn dir bereits so gut gefallen.« Während dieser Worte versuchte er, Ellen nach der Vorderseite des Hauses zurückzuführen. Doch Ellens flüchtige Aufmerksamkeit war durch das offene Fenster und das einsame kleine Zimmer angezogen worden. Er trat augenblicklich in dasselbe hinein. Midwinter folgte ihm und beobachtete ihn in atemloser Angst, wie er sich dort umschaute. Ellens Gemüt ward durch keine Spur der Erinnerung an den Traum gestört, und sein Freund ließ keine Silbe der Anspielung auf denselben laut werden. »Genau der Ort, den man von dir aufgestöbert zu werden erwarten durfte«, rief Ellen fröhlich. »Klein und gemütlich und anspruchslos. Ich kenne dich, Meister Midwinter. Du wirst hierher entschlüpfen, wenn die Grafschaftsfamilien mir ihre Besuche machen, und ich denke mir, dass ich bei solchen entsetzlichen Gelegenheiten nicht lange hinter dir zurückbleiben werde.« »Was gibt's? Du siehst krank und bekümmert aus. Hungrig? Natürlich bist du hungrig. Unverzeihlich von mir, dich so lange warten zu lassen. Diese Tür führt vermutlich irgendwo hin. Wir wollen sehen, ob wir einen Weg ins Haus entdecken. Ich habe dort im Häuschen nicht viel gegessen, denn ich weidete meine Blicke an Miss Milroy, wie die Dichter sich ausdrücken. Oh, der kleine Engel, sie kehrt einem das Herz im Leibe um, so wie man sie nur erblickt. Was ihren Vater betrifft, so warte, bis du seine wunderbare Uhr siehst. Die ist zweimal so groß als die berühmte Uhr in Straßburg und hat einen gewaltigen Schlag, wie man seit Menschengedenken noch nie gehört hat.« In dieser Weise, das Lob seiner neuen Freunde aus vollem Halse singend, zog Ellen seinen Freund Midwinter eiligst mit sich den steinernen Gang des Souterrains entlang, welcher, wie er richtig vermutet hatte, zu einer mit der Eingangshalle in Verbindung stehenden Treppe führte. Sie kamen auf ihrem Wege an den Gesindestuben und der offenstehenden Küche vorbei. Beim Anblick der Köchin und des hellen Feuers konnte Ellen nicht mehr vernünftig bleiben und seine Würde als Hausherr behaupten. »Aha, Mrs. Gripper, dort sind Sie ja bei Ihren Töpfen und Pfannen und Ihrem feurigen Ofen. Man muss wahrlich ein Sadrach, Mesech und der andere Bursche sein, um es dort aushalten zu können. Frühstück, sobald es Ihnen beliebt. Eier, Würstchen, Schinken, Nieren, Marmelade, Wasserkresse, Kaffee und so weiter. Mein Freund und ich gehören zu den wenigen Auserwählten, für die Sie zu kochen ein wahres Privilegium ist. Ein paar Gourmands, Mrs. Gripper, wahre Gourmands. Du wirst sehen«, fuhr Ellen fort, »wie sie ihren Weg nach der Treppe fortsetzten, dass ich jene würdige Person wieder jung machen werde. Ich bin besser als ein Arzt für Mrs. Gripper. Wenn sie lacht, erschüttert sie ihre fetten Seiten, und wenn sie ihre fetten Seiten erschüttert, strengt sie ihr Muskelsystem an. Und wenn sie ihr Muskelsystem anstrengt, ha! Hier ist Susan wieder. Drückt euch nicht so ängstlich gegen das Geländer, mein Kind. Wenn es euch nicht unangenehm ist, mich auf der Treppe anzustoßen, so gestehe ich, dass ich euch recht gern anstoße. Sie sieht wie eine aufgeblühte Rose aus, wenn sie errötet, nicht wahr? Heil, Susan, ich wünsche euch einige Befehle zu geben. Gebt euch besondere Mühe mit Mr. Midwinters Zimmer, schüttelt sein Bett wie toll und stäubt seine Möbles ab, bis euch eure hübschen, runden Arme schmerzen. Unsinn, mein lieber Junge, ich bin nicht zu familiär mit Ihnen, ich ermuntere Sie bloß zu Ihrer Arbeit. Nun denn, Richard, wo frühstücken wir? Oh, hier, unter uns gesagt, Midwinter, diese prachtvollen Zimmer sind zu groß für mich. Es ist mir, als ob ich nie mit meinen eigenen Möbels auf vertrauten Fuße stehen könne. Meine Lebensansichten sind dazu zu gemütlich und ungezwungen. Ein Küchenstuhl, weißt du, und eine niedrige Decke, das genügt. Der Mensch nur wenig braucht hienieden, doch braucht er dieses lange. Dies ist nicht gerade das richtige Zitat, aber es drückt aus, was ich meine, und wir wollen uns nicht mit dem Korrigieren aufhalten. Ich bitte um Vergebung, unterbrach ihn Midwinter. Es erwartet dich hier etwas, das du noch nicht bemerkt hast. Bei diesen Worten deutete er ein wenig ungeduldig auf einen Brief, der auf dem Frühstückstische lag. Er vermochte Alan die ominöse Entdeckung zu verhehlen, die er an diesem Morgen gemacht, doch das lauernde Misstrauen gegen Ereignisse, das jetzt in seiner argwöhnischen Natur erweckt worden war, jenen instinktmäßigen Verdacht gegen alles, was sich an diesem ersten denkwürdigen Tage in dem neuen Hause ereignete, dies war er nicht zu bemeistern imstande. Alan überflog den Brief und warf denselben dann über den Tisch seinem Freunde zu. »Ich verstehe kein Wort davon«, sagte er. »Verstehst du es?« Midwinter las den Brief laut und langsam vor. »Sir, ich hoffe, dass Sie mir die Freiheit verzeihen werden, die ich mir nehme, indem ich diese wenigen Zeilen an Sie richte, noch ehe Sie in Thorpe Ambrose angekommen sind. Sollten Sie sich durch die Umstände bewogen fühlen, Ihre Geschäftsangelegenheiten nicht Mr. Darchs Händen zu übergeben?« Hier hielt er plötzlich inne und überlegte ein wenig. »Darch ist unser Freund, der Advokat«, sagte Alan, da er vermutete, dass Midwinter den Namen vergessen habe. »Erinnerst du dich nicht, wie ich beim Empfange der beiden Anerbietungen für das Parkhäuschen den halben Krontaler auf dem Kajüttentische kreiseln ließ? Kopf für den Major, Wappen für den Advokaten. Dies ist der Advokat.« Midwinter setzte, ohne etwas zu erwidern, die Lektüre des Briefes fort. »Sollten Sie sich durch die Umstände bewogen fühlen, Ihre Geschäftsangelegenheiten nicht Mr. Darchs Händen zu übergeben, so erlaube ich mir, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass ich mich glücklich schätzen werde, Ihren Interessen meine Tätigkeit zu widmen, wenn Sie mich mit Ihrem Zutrauen zu beehren geneigt sind. Indem ich für diesen Fall eine Empfehlung von meinen Agenten in London beilege und nochmals wegen dieser Belästigung um Vergebung bitte, habe ich die Ehre, mich zu zeichnen, Sir, mit Hochachtung, Ihr ergebenster Diener, A. Pedgift Senior.« »Umstände«, wiederholte Midwinter, indem er den Brief niederlegte, »welche Umstände könnten dich wohl abgeneigt machen, Mr. Darch deine Geschäftsangelegenheiten zu übergeben?« »Nichts kann mich abgeneigt machen«, sagte Alan. »Außerdem, dass er der Familienanwalt hier ist, war Darch auch der Erste, der mir die Nachricht von meiner Erbschaft nach Paris sandte. Und so wie ich dergleichen Geschäftsangelegenheiten zu vergeben habe, so ist natürlich Darch der Mann.« Midwinter warf einen argwöhnischen Blick auf den offen auf dem Tische liegenden Brief. »Ich fürchte sehr, Alan, dass bereits etwas nicht ist, wie es sein sollte«, sagte er. »Dieser Mann würde es nimmer gewagt haben, sich dir anzutragen, wenn er nicht guten Grund zu glauben hätte, dass du ihn annehmen werdest. Du wirst am sichersten gehen, wenn du heute Morgen noch Mr. Darch melden lässt, dass du hier bist und für jetzt von Mr. Pedgifts Briefe keine Notiz nimmst.« Ehe sie noch ferner etwas sagen konnten, erschien der Diener mit dem Frühstück. Ihnen folgte in einer kleinen Weile der Kellermeister, ein Mann von der wesentlich vertraulichen Sorte, mit einer wohlmodulierten Stimme, hofmännischen Wesen und einer knolligen Nase. Jeder andere als Alan würde in seinem Gesichte gelesen haben, dass er ins Zimmer gekommen sei, um seinem Herrn eine besondere Meldung zu machen. Alan aber, der nie etwas unter der Oberfläche sah und dessen Gedanken mit dem Briefe des Advokaten vollauf beschäftigt waren, verhinderte ihn an der Ausführung seines Vorhabens, indem er geradezu die Frage an ihn richtete: »Wer ist Mr. Pedgift?« Der Kellermeister öffnete sofort die Schleusen seiner Lokalkenntnisse. Mr. Pedgift sei der zweite der beiden Advokaten des Orts, nicht so lange ansässig, nicht so wohlhabend, nicht so allgemein angesehen wie der alte Mr. Dodge. Er habe nicht die Geschäfte der höchsten Grafschaftsfamilien und sei in der guten Gesellschaft nicht so beliebt wie der alte Mr. Dodge. Dessen ungeachtet sei er auf seine Weise ein sehr tüchtiger Mann und der ganzen Umgegend als ein fähiger und achtbarer Rechtsanwalt bekannt. Mit einem Worte, er gebe in seinem Fache Mr. Dodge wenig nach und sei ihm insofern persönlich überlegen, falls er sich so ausdrücken dürfe, als Dodge sehr mürrisch und Pedgift dies nicht sei. Nachdem er diese Auskunft gegeben, ging der Kellermeister, indem er den Vorteil seiner Lage weislich ausnützte, ohne Bezug auf die Angelegenheit über, die ihn in das Frühstückszimmer geführt hatte. Der Johannistermin rückte heran und es sei der Brauch, die Pächter zu dem Zahltagsdiner einzuladen, was eine Woche vor diesem Diner geschehen müsse. Da die Zeit dränge und bisher noch keine Befehle erteilt und kein Verwalter in Thorpe Ambrose eingesetzt worden sei, scheine es wünschenswert, dass eine zuverlässige Person die Sache zur Sprache bringe. Der Kellermeister sei diese zuverlässige Person und er wage es deshalb jetzt, seinen Herrn mit dem Gegenstande zu belästigen. Hier öffnete Allen die Lippen, um ihn zu unterbrechen, ward aber seinerseits unterbrochen, ehe er ein Wort aussprechen konnte. »Warte«, sagte Midwinter zu Allen, da er in dessen Gesichte las, dass er in Gefahr sei, öffentlich als Verwalter angekündigt zu werden. »Warte«, wiederholte er eifrig, »bis ich zuvor mit dir gesprochen habe.« Das hofmännische Wesen des Kellermeisters ward weder durch Midwinters Einmischung noch durch seine eigene Entlassung aus dem Zimmer im Mindesten gestört. Nichts als die Röte, die in seine Zwiebelnase stieg, verriet das Gefühl der Kränkung, das sich seiner bemächtigte, indem er sich zurückzog. Mr. Armadales Aussichten, sich und seinen Freund an diesem Tage mit dem besten Weine im Keller zu traktieren, waren im Sinken, als der Kellermeister wieder in das Souterrain zurückkehrte. Ende von Abschnitt 11. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 12. Oktober 2023.